TKKG Junior. Der widerliche Weihnachtswichtel. Ein Adventskalender in 24 Episoden. Endlich beginnt die Adventszeit. Als Klößchen das erste Stück Schokolade seines Sauerlich-Adventskalenders essen will, muss er feststellen, dass es ekelhaft bitter und komplett ungenießbar ist. Im ersten Moment denkt er an einen Internatsstreich. Doch als Tim, Karl, Gabi und Klößchen kurz darauf eine verschlüsselte Nachricht erreicht, wird klar, dass ein widerlicher Weihnachtswichtel nichts Gutes im Schilde führt. TKKG stürzen sich in den neuen Fall und werden Zeugen eines mutwilligen Zerstörungsakts. Und das ist erst der Anfang. Was hat der widerliche Weihnachtswichtel vor? Und warum hat er es auf TKKG abgesehen? Werden die vier Junior-Detektive den Fall noch vor dem Weihnachtsabend lösen können? TKKG, wir sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Kein Weg zu weit und kein Problem zu schwer. TKKG, wir sind die Profis, bitte sehr. Tim ist der Sportliche, ist clever und sehr mutig. Für Ungerechtigkeiten hat er überhaupt nichts übrig. Karl, der Computer, hat ein super Gedächtnis. Ohne dies Wissen wären die vier ganz schön aufgeschmissen. Klößchen heißt eigentlich Willi Sauerlich. Wie viel er naschen kann, ist sehr verwunderlich. TKKG ist völlig undenkbar. Ohne Gabi, Glockner und den Cockerspaniel Oscar. Wir sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Wir kennen alle Tricks und haben ihn raus im Weg. Zusammen sind wir TKKG. Klößchen, du schläfst ja immer noch. Wie? Wo? Was? Ist schon Weihnachten? Nicht ganz. Aber immerhin ist schon mal der 1. Dezember. Halleluja! Es geht los! Was geht los? Na, mein Adventskalender! Tim, der gerade von seinem Morgenlauf zurückgekommen war, stand verschwitzt im Adlernest, der Internatsbude, die er sich mit seinem Freund Klößchen teilte, und beobachtete amüsiert, wie dieser sich auf seinen Adventskalender stürzte. Na, wer sagt's denn? Ein Stück Schokolade! Was für eine Überraschung. Steckt im Sauerlich-Schoko-Adventskalender doch tatsächlich Schokolade. Ab heute gibt's jeden Morgen eine süße Überraschung. 24 Tage lang. Da! Ist ja nur ein winzig kleines Stück, aber wenn du willst, gebe ich dir die Hälfte ab, Tim. Lieb Klößchen, aber ich esse nach dem Duschen lieber noch schnell ein Kraftmüsli in der Kantine. Also hau rein. Okay. Bäh! Pfui! Was ist das denn? Du spuckst Schokolade aus? Da stimmt doch was nicht. Die ist total bitter. Völlig ungenießbar. Soll das vielleicht ein dummer Scherz sein? Tim? Ich? Nein. Das war vielleicht ein Weihnachtswichtel. Ein widerlicher Weihnachtswichtel. Jemand war da dran. Und hat den Kalender präpariert. Ja. Lass mal sehen. Schau mal. Da steckt ein Zettelchen drin. Tatsache. Gegen euch haben Verbrecher also keine Chance in der Millionenstadt? Die Wette gilt. Hä, was soll das heißen? Gute Frage. 20 Minuten später, kurz vor Schulbeginn, standen Tim, Klößchen, Karl und Gabi im Fahrradschuppen des Internats. Karl untersuchte den Zettel mit seiner Lupe. Sieht nach spezieller Tinte aus. Gegen euch haben Verbrecher also keine Chance in der Millionenstadt. Erinnert mich an den Zeitungsartikel über uns, der Ende des Sommers im Tageblatt erschienen ist. Genau. Trügerischer Paddelspaß. So hat die Journalistin Miriam Hase unsere Verbrecherjagd im Naturschutzgebiet gelobt. Und Klößchen wurde mit den Worten zitiert, gegen uns haben Verbrecher in der Millionenstadt keine Chance. Na, stimmt doch auch, oder? Klar stimmt es. Aber der widerliche Weihnachtswichtel scheint das anzuzweifeln. Wir müssen seine Spur aufnehmen. Und ich weiß schon wie. Schieß los, Klößchen. Ich öffne jetzt sofort alle übrigen 23 Türchen. Vielleicht finden wir so ja noch weitere Botschaften des Unbekannten. Du hast es dabei nicht zufällig auf die Schokolade abgesehen, Klößchen. Das wäre bloß ein angenehmer Nebeneffekt. Mehr nicht. Ich glaube, der Sinn eines Adventskalenders ist es, sich in Geduld zu üben, Klößchen. Also dann jeden Tag nur ein Türchen? Ja. Ach, na gut. Ihr habt ja recht. War ein Versuch wert. Am nächsten Tag, dem 2. Dezember, betrat Karl kurz vor Beginn der ersten Stunde das Klassenzimmer der 5b und sah Klößchen mit verkniffener Miene an seinem Platz sitzen. Links und rechts hockten Tim und Gabi. Ach, Klößchen, wie konnte dir das nur passieren? Ausgerechnet dir. Guten Morgen. Hi, Karl. Hallo. Stimmt was nicht mit dir, Klößchen? Ich hab's gemacht. Was hast du gemacht? Ich hab die gesamte Schokolade aus dem Adventskalender auf einen Schlag aufgegessen. Und jetzt ist mir total schlecht. Aber ich bin auch stolz. Stolz? Weil du die ganze Schokolade geschafft hast? Nö, weil ich ja jetzt sowas wie ein Zeitreisender bin. Ich war 22 Tage weiter in der Zukunft. Yay! Oh Mann, Klößchen, du bist echt eine Nummer für sich. Aber Moment, hattest du nicht gestern gesagt, dass du jeden Tag nur ein Türchen aufmachen willst? Ja, aber im zweiten Türchen war wieder eine Botschaft von diesem widerlichen Weihnachtswichtel. Und da dachte ich mir, es wäre ermittlungstechnisch richtig, jetzt doch schon alle Türchen aufzumachen. Tja, und wenn ich die Schoki dann schon in der Hand halte, dann muss ich sie auch essen. Ergibt Sinn. War sie diesmal wenigstens genießbar? Oh ja, aber auch echt viel. Naja, langsam geht's wieder. Zum Glück bin ich ja im Training. Und, gab es noch mehr Botschaften? Nein, keine. Nur die vom zweiten Türchen. Und wie lautet die? Da, lies selbst. Das reinste Kauderwelsch. Ihre Duan Puke von... Hä? Da werde ich auch nicht schlau draus. Oh, das ist ein Code. Der Weihnachtswichtel schreibt uns verschlüsselt. Den knack ich. Gib mir Zeit bis heute Abend. Super, Karl. Dafür haben wir unseren Computer. Ja. Was sagt ihr da? Weihnachtswichtel? Hallo, Chris. Hi. Hi. Ja, jemand ist ins Adlernest eingebrochen und hat uns Botschaften hinterlassen. Echt? Mhm. Krass. Ich habe vor ein paar Tagen nämlich jemanden im Internat rumschleichen sehen. Und wie sah der aus? Kann ich nicht genau sagen. Fällt ja kein Licht in den Flur, wenn die Zimmertüren zu sind. Ja. Aber gut zu wissen, Chris. Wir kommen vielleicht noch mal drauf zurück. Am Abend saß Karl allein zu Hause an seinem Schreibtisch und versuchte, die rätselhaften Botschaften zu entschlüsseln, während draußen vor seinem Fenster dicke Schneeflocken zu Boden fielen. Neben ihm lagen Klößchens Adventskalender und ein Buch über Verschlüsselungstechniken. Plus 13. Moment. Plus 13. Ja, das klappt. Karl, wie sieht's aus? Ich hab's, Tim. Ich hab den Code geknackt. Oh, echt jetzt? Aha. Wie denn? Auf der Innenseite des dritten Türchens hat jemand plus 13 hingekritzelt. Ganz klein. Das hattet ihr übersehen. Echt? Und was machen wir mit diesem plus 13 jetzt? Die Cäsar-Verschlüsselung. Die Cäsar-Verschlüsselung? Ja. Jeder Buchstabe wird um einen bestimmten Wert im Alphabet verschoben. Zum Beispiel um 1. Dann wird aus jedem A ein B, aus dem B ein C und so weiter. So entsteht ein unlesbarer Text. Unser Weihnachtswichtel hat auch jeden Buchstaben um einen bestimmten Wert verschoben. Mit dem Hinweis plus 13 sagt er uns, dass wir jeden Buchstaben im Alphabet um 13 Positionen weiterschieben müssen. Okay. Und was kommt raus, wenn du das machst? Weihnachtsbäume Henning. Es war noch früh am Vormittag, als Tim, Karl, Klößchen, Gabi und ihr Hund Oskar am Samstagmorgen, dem 3. Dezember, durch den frisch verschneiten Wald stapften. Na los, Oskar, du schaffst das, auch wenn du ein bisschen im Schnee einsinkst. Bist du sicher, dass wir auf dem richtigen Weg sind, Karl? Meine eingefrorenen Zehen sagen mir nämlich, dass sie bei dieser Kälte keine Umwege gehen wollen. Dann antworte ihnen, dass wir gleich da sind. Wir sind gleich da. Da vorne sehe ich schon das Schild. Ja. Stimmt. Weihnachtsbäume Henning. Die Baumschule Henning liefert laut eigenen Angaben die Mehrheit aller Weihnachtsbäume für die Millionenstadt. Dann will der Weihnachtswichtel, dass wir jetzt einen Weihnachtsbaum kaufen? Wohl kaum. Der Verkauf startet erst nächste Woche. Niemand da. Was sollen wir hier? Freunde, seht mal. Ach du Schreck! Das darf doch nicht wahr sein. Jemand hat die Baumkronen abgeschnitten. Und zwar bei allen Tannen. Wohin man sieht, alle Wipfel ab. Das ist doch krank. Allerdings. Und durch die Verunstaltung leiden nicht nur die Bäume, sondern auch das Geschäft von Herrn Henning. Stimmt. Verkaufen kann er die nicht mehr. Dieser Wichtel ist wirklich widerlich. Ja. Schaut mal, was da im Schnee liegt. Eine Akkukettensäge. Das Tatwerkzeug. Der Akku ist leer. Na, kein Wunder. Und hier sind Schuhabdrücke im Schnee. Ja. Da mache ich gleich mal ein Foto von. Interessant. Der Abstand zwischen den Abdrücken ist nicht immer gleich. Er ist abwechselnd etwas kürzer und etwas länger. Er humpelt also. Unser erster Hinweis auf den Täter. Am Sonntag, dem 4. Dezember, saßen TKKG um den Küchentisch der Glockners herum und naschten Weihnachtsplätzchen, während Frau Glockner die zweite Kerze des Adventskranzes anzündete. Oh, Frau Glockner, die sind wirklich verdammt gut. Lecker. Wenn ein Feinschmecker wie du das sagt, bedeutet mir das besonders viel, Willi. Im Altenheim Südstadt zünden Sabine und Theo heute die zweite Kerze vom Adventskranz an. Ich hoffe, die Bewohner freuen sich. Bestimmt. War wirklich eine coole Idee von dir, mit der Klasse Kerzen zu gestalten und damit die Bewohner des Altenheims an den Adventssonntagen zu besuchen. Mhm, ja. Nächste Woche sind wir dran. Wo ist denn unsere Kerze eigentlich? Bei uns im Adlernest. Die musste ich ja noch fertig verzieren. Ich bringe sie nächste Woche mit. Ist ja gut, Oskar. Tag zusammen. Hallo, Herr Glockner. Hallo. Hallo. Papi, na endlich. Gab noch viel zu tun auf dem Präsidium, aber jetzt können wir loslegen. Also, was habt ihr bislang für Hinweise im Weihnachtswichtelfall? Nicht viele. Die Schuhabdrücke haben sich an der Straße verloren. Ja, das haben meine Kollegen auch festgestellt. Wir tappen leider im Dunkeln. Der Schaden für Herrn Henning ist auf jeden Fall enorm. Ich verstehe nicht, warum uns der Täter zum Tatort gelockt hat. Soll das eine Art Katz-und-Maus-Spiel sein? Ich fürchte ja. Es wirkt tatsächlich so, als ob er oder sie TKKG herausfordern will. Also, mein Adventskalender hängt seit dem 28. November. Ich hatte ihn am 27. direkt aus unserer Schokoladenfabrik abgeholt. Der Täter muss also zwischen dem 28. und 30. November ins Adlernest geschlichen sein, um die Nachrichten zu hinterlassen. Ja. Das stimmt. Wir werden morgen Chris befragen. Der hat den Täter vermutlich gesehen. Mhm. Genau. Erwarten wir Besuch, Margot? Nee, nicht, dass ich wüsste. Komisch. Niemand da. Tja, dann hat wohl Herr oder Frau Niemand dreimal geklingelt. Sag mal, Gabi, war da schon immer dieses Zeichen an eure Hauswand gekritzelt? Hä? Wo? Tatsächlich. Ach, da. Nein. Das ist neu. Ganz neu. Das ist das Haus vom Nikolaus. Das kennt doch jeder. Seltsam. Vielleicht eine neue Botschaft. Von dem jemand, der gerade dreimal geklingelt hat. Ich mache ein Foto. Sehr gut. So. Das Nikolaushaus. Der Eckpunkt links unten ist rot und der rechts unten ist grün. Stimmt. Was soll das heißen? Keine Ahnung. Aber übermorgen ist Nikolaustag. Hey, habt ihr nicht gelesen, dass Mitra und Bischofsstab aus dem Museum gestohlen wurden? Mitra? So nennt man die Bischofsmütze. Na klar habe ich das gelesen. Mitra und Stab sind uralt. Sie sind ein besonderer Kulturschatz der Millionenstadt und total wertvoll. Ach so, seine Klamotten. Dann friert er sich bei den Temperaturen aber ganz schön den Ast ab. In diesem Jahr sind sie exakt 100 Jahre alt und sollten übermorgen zur Feier des Tages bei einer Vorführung getragen werden. Aber sie sind vor wenigen Tagen gestohlen worden. Das war bestimmt auch dieser widerliche Weihnachtswichtel. Musik. Am Montag, den 5. Dezember, saßen TKKG gemeinsam mit ihrem Mitschüler Chris im Adlernest und lauschten seinen Bericht. Es war Dienstag, letzte Woche. Wir hatten Mathe und ich hatte mein Geodreieck im Zimmer vergessen. Ich erinnere mich. Du bist losgelaufen und hast es geholt. Genau. Oben im Flur habe ich jemanden gesehen. Könnte sein, dass er aus dem Adlernest gekommen ist. Ah. Und du weißt nicht, wie er aussah? Nein. Es war ja nicht gerade hell. Und als er mich gesehen hat, hat er sich umgedreht und ist verschwunden. Auf jeden Fall war es ein Erwachsener. Aha. Ein Mann. Und er trug einen Hut. Ein Hut? Schau dir bitte mal dieses Foto an. Sagt dir dieses Symbol etwas? Aber... Alles in Ordnung, Chris? Weinst du? Nein, ich... Alles okay, es ist nur so, dass... Mein Vater hat das immer mit mir gespielt. Das ist das Haus vom Nikolaus. Ohne den Stift abzusetzen. Dein Vater ist verunglückt, oder? Ja, ein Unfall. Meiner auch. Kopf hoch, das wird schon. Wir schauen nach vorne, okay? Wir brauchen dich, Chris. Immerhin hast du als Einziger den Täter gesehen. Ja. Ja, wir schauen nach vorne. Gut. Letzte Woche Dienstag in Mathe also. Das heißt, es muss etwa 8.40 Uhr gewesen sein. Mhm. Wir starten einen Aufruf an der Schule, ob jemand am 29.11. gegen 8.40 Uhr etwas Auffälliges beobachtet hat. Okay. Gute Idee. Ja. Meine Mutter schreibt, sie macht sich Sorgen. Hä? Ich hätte ihr nicht das Foto von Gabis Hausmauer zeigen sollen. Oh, jetzt hat sie auch ein Foto geschickt. Seht mal. Jemand hat grün gleich Hauptbahnhof an unsere Villa gekritzelt. Was? Wow, das ist jetzt aber schon ein bisschen unheimlich. Der Typ will's wirklich wissen. Die Schnitzeljagd geht also weiter. Heute Morgen was in deinem Schuh gefunden, Klößchen? Ja, ein altes Wurstbrot. Wahnsinnig witzige Leute bei uns im Internat. Puh. Aber hat trotzdem geschmeckt. Puh. Nicht dein Ernst? Nee, kleiner Spaß. Also so verzweifelt bin ich auch wieder nicht. Da bin ich ja beruhigt. Ja. Willst du meinen Schoko-Nikolaus haben? Echt jetzt? Klaro, wenn ich dich am Nikolaustag damit glücklich machen kann. Boah, danke, Gabi. Du bist einfach die Beste. Leute, hä? Das werdet ihr nicht glauben. Was gibt's, Karl? Hast du etwa auch ein altes Wurstbrot bekommen? Wurstbrot? Nee. Schaut mal, was auf unsere Hauswand gesprüht wurde. Zeig her. Hier. Rot gleich Stadion. Okay, jetzt also auch bei euch. Ja. Grün gleich Hauptbahnhof und rot gleich Stadion. Genau. Und die beiden unteren Ecken vom Nikolaushaus waren ja grün und rot. Das heißt? Ich habe hier einen Stadtplan. Der Computer nutzt keine digitale Karte, sondern den ollen Plan aus Papier. Alles okay bei dir? Punkt für dich, Klößchen. Ja. Ich muss zugeben, dass so ein altmodischer Stadtplan manchmal ganz praktisch ist. Zum Beispiel, wenn man etwas einzeichnen will. Hier habe ich den Hauptbahnhof markiert. Und hier das Stadion. Und wenn ich das jetzt als Grundlinie für das Nikolaushaus nehme und das Ganze in den Plan zeichne, sieht das so aus. Okay, jetzt haben wir das Nikolaushaus im Stadtplan. Und jetzt? Der Wichtel will uns irgendwo hinführen. Ich hab's. Wie wär's mit dem Kreuzungspunkt der beiden Diagonalen? Mit Kreuzchen markiert man doch bestimmte Orte. Gute Idee, Gabi. Moment, beim Kreuzungspunkt befindet sich der Auguste-Adler-Platz. Hi. Hallo, Chris. Hallo. Hi. Auguste-Adler-Platz? Was gibt's denn da? Vielleicht finden wir dort den Weihnachtswichtel. Okay. Direkt nach der Schule waren TKKG zum Auguste-Adler-Platz geradelt, um die Lage zu checken. Und jetzt? Keine Ahnung. Oskar, schnüffel mal. Hört mal, da klingelt ein Telefon. Meins nicht. Meins auch nicht. Das Telefon in der alten Telefonzelle da. Schnell! Was? Hallo? Hallo? Niemand dran. Schaut mal, was da liegt. Ein Zettel und ein weißer Stift. Anscheinend ein ganz normaler Filzstift. Und was steht auf dem Zettel? TKKGs geheimer Weihnachtsplan. Baumschule Henning. Daneben ist ein Haken. Und darunter Nikolaus Zeug aus Museum. Auch mit Haken daneben. Oh, Leute! Klößchen, was ist los? Da macht jemand Fotos von uns. Oh, was soll das denn? Los, den stellen wir zur Rede. Ja, komm, schnell! Er will abhauen. Oskar, schnapp ihn dir. Er schwingt sich auf sein Moped. Das ist der Mann mit dem Hut. Ich halte ihn auf. Beeilung, Tim. Er hat ihn am Handgelenk. Oh Mist, er ist entkommen. Na toll. Ich hätte ihn fast gehabt. Ja, wir haben es gesehen. Ja, Oskar, du warst auch mutig. Schade. Mist. Stiefelabdrücke können wir hier vergessen. Hier wurde der Schnee schon weggeräumt. Aber es war ein Mann mit Hut. Passend zu Chris' Beschreibung. Ja. Apropos Chris, guck mal, wer da kommt. Hallo, Leute. Hey. Was machst du denn hier, Chris? Na, wir wollten uns doch hier treffen, nach der Schule, oder? Ach so, klar. Die Show hast du leider knapp verpasst. Ja. Der Weihnachtswichtel hat uns in diese Telefonzelle gelockt und uns mit dem Zettel in der Hand fotografiert. Zeig mal. TKKGs geheimer Weihnachtsplan. Baumschule Henning. Nikolaus Zeug aus dem Museum. Wie jetzt? Ihr steckt hinter dem ganzen Spuk? Nein, das ist irgendein fieser Trick. Verstehe ich nicht. Wir auch nicht. Noch nicht. Oskar? Was hast du da im Maul? Ein selbstgemachtes Armband. Wo hast du das gefunden? Das muss ich dem Täter vom Handgelenk gerissen haben. Super Indiz, Oskar. Ja. Darf ich mal sehen? Das... Was? Das ist ja toll, was ihr als Detektive so alles rausfindet. Es war der 7. Dezember. Direkt nach der Schule fuhren TKKG zum Verlagshaus vom Tageblatt. Sie waren dort mit der Journalistin Miriam Hase verabredet. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Kein Ding, worum geht's? Na, um den Weihnachtswichtel. Aha, woher wissen Sie, dass wir ihn so nennen? Journalisten haben so ihre Quellen. Ich weiß auch, dass ihr an dem Fall dran seid. Die Zerstörung in der Baumschule, der Diebstahl der Nikolaus-Reliquien aus dem Museum. Könnt ihr mir vielleicht neue Informationen für unsere Leser geben? Moment, Moment. Wir ermitteln im Geheimen. Ja. Woher wissen Sie davon? Na gut. Ich verrate euch meine Quelle und dann redet ihr mit mir. Okay? Gut. Also, meine Informationen bekam ich per E-Mail von einem gewissen Lothar Berg. Hä? Hier. Lothar Berg? @millionenstadt.de Ja, er hat mir geschrieben, dass ihr an dem Fall dran seid. Und er zitiert euch mit den Worten: Wir schnappen uns diesen Tun nicht gut. Das wird ein Kinderspiel. Wie bitte? Wir kennen keinen Lothar Berg. Und wir haben das auch nicht gesagt. Ja. Das dürfen Sie so nicht schreiben. Aber ihr seid an dem Fall dran. Ich habe nämlich Herrn Sauerlich angerufen. Und der hat mir das bestätigt. Ist ja nicht so, dass ich nicht sorgfältig arbeiten würde. Oh nein, mein Vater hat sich verplappert. Eigentlich sollte niemand davon wissen. Aha. Wieso denn nicht? Na, weil es geheime Ermittlungen sind. Ja. Und? Werdet ihr den Täter schnappen, damit er für seine Verbrechen zur Verantwortung gezogen wird? Aber sicher doch. TKKG lösen jeden Fall. Und klettern über jeden Berg. Toll. Das wird eine super Story. Erst schnappt ihr einen gesuchten Juwelendieb, dann diesen Langfinger-Ede, dann dieser Fall im Naturschutzgebiet. Ja. Wirklich. Ihr seid immer eine Story wert. Na klar. Dankeschön. Könnten Sie sich vielleicht mit der Story noch so lange Zeit lassen, bis wir den Täter wirklich geschnappt haben? Mein Chef will die Ermittlungsstory schon heute online haben. Irgendetwas muss ich ihm liefern. Wenig später schlenderten die Junior-Detektive die weihnachtlich geschmückte Fußgängerzone entlang. Passt mir gar nicht, dass diese Miriam Hase über unsere Ermittlungen berichtet. Tja, es gibt halt Pressefreiheit bei uns. Ja klar, aber es könnte uns schaden, wenn das jetzt so aufgebauscht wird. Ja. Außerdem, wer soll dieser Lothar Berg überhaupt sein? Ja. Keiner von uns hat je mit dem geredet. Ja, stimmt. Mir kommt das auch eigenartig vor. Ich habe mir die E-Mail-Adresse notiert und schreib ihm mal. Gute Idee. Super. Und? Habt ihr schon alle Weihnachtsgeschenke? Wieso? Die kriege ich doch erst an Heiligabend. Sehr witzig, Klößchen. Im Ernst jetzt, habt ihr schon was besorgt? Also, zumindest weiß ich schon, was ich euch schenke. Ich auch. Claro. Eine Nachricht von Tine Thaler aus der 5a. Es geht um unseren Aufruf, ob jemand am 29.11. was Ungewöhnliches in der Schule beobachtet hat. Sie hat ein Video für uns. Am nächsten Tag waren alle Schüler der 5. Klassen zusammen Schlittschuhlaufen auf dem Domplatz. Die perfekte Gelegenheit für TKKG mit Tine Thaler zu sprechen. Also, das war so. Dr. Schindler hatte Verspätung und Hans hat sich auf die Fensterbank gestellt und den Clown gemacht. Und ich habe ihn dabei gefilmt. Hier. Kinder, ihr müsst zuhören. Wenn ihr nicht aufpasst, brauche ich auch nicht zu reden. Dann können wir das alles lassen. Dann gehen wir alle nach Hause und legen uns wieder ins Bett. Schaut mal. Da, im Hintergrund, auf dem Schulhof. Ein Mann mit Mantel und Cowboyhut. Ist das der, den ihr sucht? Gut möglich. Hast du ihn noch mal schärfer drauf? Nein. Dann kam der Schindler rein und ich habe ausgemacht. Okay. Schick mir bitte einen Screenshot von dem Standbild. Kein Ding. Danke. Bis später. Ciao. Bis dann. Habt ihr gesehen? Der Mann ist gehumpelt. Ganz eindeutig. Das passt zu den verschiedenen langen Schrittlängen im Wald. Wir müssen Chris fragen, ob der Mann, den er im Internat gesehen hat, auch gehumpelt ist. Aha. Chris, komm mal her. Komme. Achtung. Autsch. Entschuldige, Klößchen. Ich konnte nicht richtig bremsen. Kein Problem. Geht mir auch immer so. Komm, ich helfe euch hoch. Danke. Danke. Was gibt's denn? Dieser Mann, den du im Internat beobachtet hattest. Humpelte der? Humpeln? Naja, nein. Nein, der humpelte nicht. Gar nicht. Nein? Was habt ihr denn mittlerweile für Indizien? Seid ihr dem Täter auf den Fersen? Naja, wir haben diesen Screenshot. Ziemlich unscharf. Dann haben wir noch ein Armband, das er verloren hat. Wo ist das eigentlich? Im Adlernest. Ich muss es noch Kommissar Glockner geben, hatte ich ganz vergessen. Und die Stiefelabdrücke aus dem Wald. Und seine Handschrift auf den ersten Zetteln. Hier. Hey, die Zettel sind leer. Jetzt sind das die richtigen, Karl? Ganz sicher, das sind sie. Er hat also einen Sublimatstift verwendet, um keine Spuren zu hinterlassen. Subli was? Einen Sublimatstift oder auch Phantomstift. Das ist ein Stift, bei dem die Schrift nach ein paar Tagen verschwindet. Hey. So was gibt's? Cool. Phantomschrift. Wow. Der Fall wird immer mysteriöser. Ja. Und dann ist da ja noch dieser Lothar Berg. Wer ist das? Wissen wir leider noch nicht. Wir kennen nur seine E-Mail-Adresse. lotharberg@millionenstadt.de. Ja. Ja, er weiß mehr, als er wissen dürfte. Und das ist sehr eigenartig. Wir haben den Verdacht, dass er mit dem Täter unter einer Decke stecken könnte. Das würde auch erklären, warum er bisher nicht auf meine Mail geantwortet hat. Mir macht dieser TKKG-Geheimplan-Zettel am meisten Sorgen. Ich habe das Gefühl, dass uns der widerliche Weihnachtswichtel was in die Schuhe schieben will. Ja. Sehe ich auch so. Wir müssen echt aufpassen, dass wir nicht in eine Falle tappen. Wir bewegen uns auf sehr dünnem Eis. Autsch! Oh. Also, ich liege ja eher auf sehr dünnem Eis. Am folgenden Tag, dem 9. Dezember, schlenderten Tim und Klößchen am späten Nachmittag die Treppe hoch zum Adlernest. Freitags war die Schule immer wie leer gefegt, weil fast alle Schüler übers Wochenende nach Hause fuhren. Und? Hast du schon Geschenke gekauft? Na klar, hatte eine super Idee für dich. Kleiner Hinweis? Nö, du sagst mir ja auch nicht, was du für mich hast. Stopp, was ist denn? Die Tür zu unserem Zimmer. Sie steht ein Spalt offen. Psst, leise. Vorsichtig drückte Tim die Tür auf. Da ist niemand. Dann brauchst du auch nicht zu flüstern, Klößchen. Stimmt. Jemand hat hier herumgewühlt. Schau mal. Super. Mein Poster ist von der Wand gerissen. Und der Karton mit meiner Notfallschokolade ist leer. Jetzt hört der Spaß aber langsam auf. Guck mal, da liegt ein Zettel auf meinem Bett. Hört auf, mich zu suchen, sonst passiert euch was. Der Weihnachtswichtel. Er war wieder hier. Und er weiß offensichtlich, dass wir ihn Weihnachtswichtel nennen. Und er hat das zerrissene Armband mitgenommen. Oh, das war ein Beweisstück. Mist. Er wusste also, dass es ihn überführen könnte. Ja, aber woher wusste er, dass wir das haben? Das wissen doch nur wir und Kommissar Glockner. Naja, und Chris. Chris. Stimmt, Klößchen. Glaubst du, er hat Kontakt zum Wichtel? Ich würde sagen, das sollten wir schleunigst rausfinden. Los! Chris? Nee, Mario. Chris Zimmergenosse. Hi, Mario. Hi. Weißt du, wo Chris ist? Der ist übers Wochenende nach Hause gefahren. Schläft bei seiner Mutter. Ich ruf ihn mal an. Sein Handy ist aus. Hast du die Telefonnummer von Chris' Mutter, Mario? Auf seiner Schreibtischunterlage hat er ein paar Telefonnummern notiert. Guck da mal. Ja, da! Mama! Ich ruf sie mal an. Ist was passiert? Kann man so sagen. In unserem Zimmer wurde rumgewühlt. Echt jetzt? Hallo, Frau Heller? Hier ist Tim Carsten. Ich bin in Chris' Klasse. Sein Handy ist aus. Könnte ich ihn vielleicht kurz sprechen? Aha. Alles klar, weiß ich Bescheid. Danke sehr, bis dann. Was ist los? Chris hat sich für das Wochenende nicht angekündigt bei seiner Mutter. Oh, aber wo könnte er denn sonst sein? Am Samstag, den 10. Dezember, trafen sich TKKG in ihrem Hauptquartier, dem Schuppen, im Garten von Gabis Eltern. Nein, Oskar, das ist nichts für dich. Schokolade mit Lebkuchengeschmack. Ist das unserer Weihnachtsedition. Lecker. Ich habe meinen Karton mit Notfallschoki wieder aufgefüllt. Natürlich. Wenn dieser Wichtel sich da noch einmal dran vergreift, dann... Dann was? Dann lernt er meine ungemütliche Seite kennen. Also, nicht meine Schokoladenseite sozusagen. Ich glaube, du hast nur Schokoladenseiten, Klößchen. Danke. Und ich glaube nicht, dass das der Weihnachtswichtel war. Wer sonst? Ich weiß nicht, aber für mich ergibt es keinen Sinn, dass der Weihnachtswichtel einerseits will, dass wir ihn schnappen. Du meinst das Katz-und-Maus-Spiel? Ja, genau. Und andererseits schreibt er jetzt, dass wir aufhören sollen, ihn zu suchen. Das passt doch nicht zusammen, oder? Ja, stimmt. Vielleicht war die letzte Nachricht von jemand anders. Hm? Apropos jemand anders. In Sachen Chris gibt es Entwarnung von meinem Vater. Hm? Er ist gestern Nachmittag aufgetaucht. Angeblich hat er heimlich Geschenke gekauft für seine Mutter. Ach. Deshalb hat er ihr nicht gesagt, dass er in der Stadt ist. Jetzt ist er aber bei ihr zu Hause. Was für ein Zufall. Hm. Ratet mal, wer anruft. Oh. Geh auf Lautsprecher. Ja. Hallo, Chris. Hallo, Tim. Alles in Ordnung bei dir? Also, im Adlernest? Na klar, alles bestens. Wieso fragst du? Ach, nur so. Ich rufe nur an, weil ich kein gutes Gefühl habe. Wie meinst du das? Na, mit dieser Weihnachtswichtel-Sache. Irgendwie ist das doch ziemlich gefährlich geworden. Vielleicht sollten wir das besser lassen. Mach dir keine Sorgen, Chris. Kommissar Glockner ist über alles informiert. Gibt's sonst noch was? Nein, das wollte ich dir nur sagen. Also dann, bis Montag. Ja, bis Montag. Ciao. Chris hat Schiss. Ob er auf das Chaos im Adlernest angespielt hat? Aber davon haben wir ihm doch gar nichts erzählt. Naja, wenigstens ist unsere selbstgebastelte Kerze heil geblieben, oder? Ja, die ist noch ganz. Gut, morgen ist der dritte Advent und wir sind dran im Altenheim Südstadt. Schon Weihnachtslieder geübt, Klößchen? Weihnachtslieder? Ich dachte, wir gehen dorthin, um den Oldies die Weihnachtsplätzchen wegzufuttern. Die sollten sich von mir in Acht nehmen. Klößchen! Ja, Weihnachten. Es war der dritte Advent und TKKG waren wie vereinbart im Altenheim Südstadt zu Besuch. Ich hoffe, die Kerze gefällt Ihnen. Hat Willi gestaltet. Und wie? Die ist wunderschön und so rosa. Es kommt daher, dass der dritte Adventssonntag Gaudete heißt. Das ist lateinisch. Und heißt, freut euch. Das stimmt. Es ist nämlich so, dass... Ja, ja, ja. Aber jetzt hören wir mal den Kindern zu. Du hast Sendepause. Tja, also, eigentlich haben wir gar nicht so viel zu sagen. Wir wollten nur die Kerze anzünden und dann... Singen wir ein Weihnachtslied zusammen. Ja, nein, ich meinte die Plätzchen. Greif ruhig zu, junger Mann. Danke. Lecker. Selbstgebacken. Na dann los. Gabi, willst du die Kerze anzünden? War ja auch schließlich deine Idee, diese ganze Aktion. Mhm. Sehr gerne. Oh. Vorsicht, heiß. Komisch. Was ist denn das für ein Docht? Der brennt ja gar nicht. Das klingt wie eine Zündschnur. Aber irgendwas stimmt da nicht. Oh, oh. Was ist denn mit deiner Kerze los, Liebe? Ich weiß es nicht. Gehen Sie besser in Deckung. Ich habe kein gutes Gefühl. In Deckung? Hat er gesagt, in Deckung? Ja, Achtung! Mein Herz. Geht es, Erwin? Ich muss mich setzen. Ich auch. Was war das denn? Auf jeden Fall eine ganz fiese Nummer. Ja. Ganz ruhig, liebe Omis und Opis. Nichts passiert. Die Gefahr ist vorbei. War nur ein Silvesterknaller. Ach so? Aber warum macht ihr so etwas? Ich hätte beinahe einen Herzinfarkt bekommen. Wir waren das nicht. So was würden wir nie tun. Ja. Na, wer denn sonst? Bitte sehr. Das würde mich aber auch interessieren. Uns ehrlich gesagt auch. Ja. Es dauerte nicht lange, bis sich die Ereignisse des letzten Tages in der Klasse 5b herumgesprochen hatten. In der Pause wurden TKKG von einigen Klassenkameradinnen und Kameraden umringt. Ihr macht's aber echt spannend. Oh, jetzt erzählt schon, was war denn da los gestern? Oh, nur mal raus mit der Sprache. Ja. Immer ruhig mit den jungen Pferden. Warum habt ihr im Altenheim einen Silvesterknaller gezündet? Stimmt es, dass jemand an einem Herzinfarkt gestorben ist? Was? Jemand ist gestorben? Echt jetzt? Was? Das wusste ich gar nicht. Jetzt seid doch mal ruhig, sonst können wir doch gar nichts sagen. Genau. Ja. Und? Also erstens, niemand ist gestorben, niemand ist verletzt, alle sind wohlauf. Oh, ein Glück. Wer von euch hat denn den Knaller in die Kerze eingebaut? Ja, genau. Niemand von uns. Wir sind doch nicht verrückt. Ja, aber wer war's dann? Das wissen wir nicht. Aber vermutlich jemand, der vorher in unser Adlernest eingebrochen ist. Echt jetzt? Ja, dort stand ja die Kerze. Jemand hat den Docht durch eine Zündschnur ersetzt und im Inneren der Kerze einen Knaller platziert. Das gibt's doch nicht. Bestimmt dieser widerliche Weihnachtswichtel. Also in so einem Forum im Internet schreibt jemand, TKKG haben den Weihnachtswichtel erfunden, um glänzen zu können, wenn sie den Fall lösen. Ja, stimmt. Das wäre möglich. Was? Echt? Wo denn? Das ist doch ein Witz. Ach ja? Das hat irgend so ein Troll geschrieben. Das sind Fake News. Ja. Was ist denn das nochmal? Falsche Nachrichten. Ah, okay. Chris, du hast uns doch gewarnt am Samstag. Du hast gesagt, dass die Sache langsam gefährlich wird. Ja. Und? Naja, du hattest recht. Es wird langsam gefährlich. Sag ich ja. Moment. Warst du das mit der Sprengkerze, Chris? Aber... Ich? Was? Bist du verrückt, Lena? Du spinnst ja. Du warst das? Wieso machst du denn sowas? Lena redet nur Schwachsinn. Bestimmt hat sie das Zeug in dem Internetforum verbreitet. Hab ich gar nicht. Echt jetzt, Lena? Nein, totaler Quatsch. Also, wer hat denn jetzt diese Sprengkerze gezündet? Chris? Nein, Mann! TKKG waren das bestimmt selber. Ja! Glaub ich nicht. Hey, geht's noch? Waren wir nicht! Das war bestimmt Lena! War ich gar nicht! Oh, das kann doch jeder sagen. Du bist so doof, Chris! Was soll das eigentlich? Na klar war der das. Auf Karls Handy kam eine E-Mail von der Lothar-Berg-Adresse herein. Wie gewünscht habe ich alles in eurem Auftrag ausgeführt. Wir treffen uns morgen um 20 Uhr im Dom beim Jesuskind. Wer war dieser Lothar Berg? Das hofften TKKG am nächsten Tag, dem 13. Dezember, herauszufinden. Um 20 Uhr standen sie vor dem Dom. Na los, wir gehen rein. Es ist 8. Genau genommen ist es schon 20.15 Uhr. Die Turmuhr geht wohl falsch. Na dann? Aber wir wollten doch noch auf Gabis Vater warten. Der verspätet sich, hat er geschrieben. Tja. Was soll's? Der Dom befindet sich mitten in der Innenstadt. Was soll uns hier schon zustoßen? Lasst uns reingehen. Also, ich habe kein gutes Gefühl. Diese Nachricht ist irgendwie komisch. Und wie? Ich schreibe diesem Lothar Berg eine E-Mail, um herauszufinden, wer er ist und warum er von unserer Ermittlungsarbeit weiß. Und er schreibt, wie gewünscht habe ich alles in eurem Auftrag ausgeführt. Wir treffen uns morgen 20 Uhr im Dom beim Jesuskind. Was soll das? Klingt fast so, als wäre diese Nachricht gar nicht für uns. Außer wir hätten wirklich einen geheimen Weihnachtsplan, so wie es auf dem Zettel in der Telefonzelle stand. Und wir hätten damit diesen Lothar Berg beauftragt. Das würde also heißen, jemand will uns etwas anhängen, was wir gar nicht gemacht haben. Ja, genau. Deshalb sollten wir jetzt da reingehen und rausfinden, was es mit dem Typ auf sich hat. Tim hat recht, wir können einen Blick riskieren. Na gut, wie ihr meint. Dein Vater kommt ja hoffentlich gleich. Na dann. Schon ziemlich unheimlich, oder? Ja, finde ich auch. Könnte irgendwie heller sein. Gefühlt gibt's hier unzählige dunkle Ecken, in denen sich jemand verstecken könnte. Kirchen wurden extra so gebaut, dass sich der Mensch klein und unbedeutend fühlt. Funktioniert schon mal. Ja. Wo gehen wir eigentlich hin? Na, zum Jesuskind. Okay. Und wo ist das? Im Himmel? Haha. Im Seitenschiff ist eine Weihnachtskrippe aufgebaut. Dort liegt es wahrscheinlich drin. Stimmt, das könnte sein. Kommt her. Ja. Leise. Hinter die Säule da. Seht ihr jemanden? Nein. Aber ich höre etwas. Humpelschritte. Oh, oh. Hallo. Oh, oh Gott. Ich bin zwar nicht Gott, aber sowas wie sein Mitarbeiter auf Erden. Hallo. Hallo. Guten Tag. Pater Augustinus. Ich bin der Dompfarrer. Kann ich euch helfen? Nein, also, wir wollten uns die Krippe ansehen. Ja. Na, dann macht das mal, Kinder. Wenn ihr Fragen habt, ihr findet mich in der Sakristei. Alles klar, danke Ihnen. Na, dann kommt, schauen wir uns das Kindlein mal an. Los. Und? Sieht ganz normal aus, oder? Wartet mal. Tim, was machst du da? Tim! Das darf man doch nicht! Ich nehme ihn ja nur ganz kurz aus der Krippe. Da! Ein Zettel! Eine Nachricht! Sieht er wie ein Teil von einem Stadtplan aus. Da! Da ist ein Kreuz! Ja! Bei der Marienkapelle. Die liegt außerhalb der Stadt, auf einem Berg. Und da stehen noch Zahlen. 15, 12, 0, 0, 0, 0. 15.12. Übermorgen. Und 0000 heißt... Mitternacht. Mitternacht? Oh. Oh. Papi! Herr Glockner. Oh, Sie haben uns einen Riesenschreck eingejagt. Dezember, kurz vor Mitternacht. Die Straße hinauf zur Marienkapelle war im Winter für den Verkehr gesperrt und diente als Rodelstrecke, die nachts sogar beleuchtet war. Schweiß stand Klößchen auf der Stirn, als TKKG und Oskar mit ihren Schlitten im Schlepptau hinter Kommissar Glockner endlich die verschneite Kapelle erreichten. Klößchen, was ist mit dir? So steil. Leute, das war's. Es ist aus. Ich kann nicht mehr. Du hast es geschafft, Klößchen. Wir sind da. Danke, dass wir mitkommen durften, Papi. Eure Spur ist die einzige, die wir bisher haben. Die polizeilichen Ermittlungen sind bisher alle im Sande verlaufen. Oder im Schnee. Apropos, schaut mal da. Stiefelabdrücke im Schnee. Ja? Was? Ich gleiche die mal mit dem Foto aus dem Wald ab. Wo hab ich... Hier. Moment, hier, Bingo. Sie stimmen von der Größe und Form her überein. Oskar, hast du eine Spur? Nein, das ist ein Schneehaufen. Der Weg zur Kapelle wurde freigeschippt. Ja. Deshalb der Haufen. Der gesuchte Täter ist oder war womöglich hier. Aber wo? Lasst uns mal einen Blick in die Kapelle werfen. Gute Idee. Polizistentochter eben. Gestern Dom, heute Kapelle. Oh Mann, wir werden noch zu richtigen Kirchgängern. Ja. Mann, wenn nicht zur Weihnachtszeit. Ja. Psst, leise jetzt. Passt auf, es ist stockdunkel hier. Vorsicht. Vorsicht. Ich mache meine Taschenlampe an. Okay. Bleibt hinter mir. Da vorne. Oh. Was ist das? Irgendwas liegt dort unter einer Decke. Doch nicht etwa der Wichtel, oder? Kommt! Vorsichtig! Kommissar Glockner griff einen Zipfel der grauen Wolldecke. Dann wollen wir doch mal sehen. Mit Schwung zog er sie hoch und leuchtete mit der Taschenlampe auf das, was dort lag. Aber... Ich fass es nicht! Krass! Was hat das jetzt zu bedeuten? Die Glocke der Kapelle schlug Mitternacht. Der Schein von Kommissar Glockners Taschenlampe glitt über die Gegenstände, die unter der Decke zum Vorschein gekommen waren. Die Mitra und der Bischofsstab aus dem Museum. Eine Rolle Zündschnur. Das gibt's doch nicht. Und ein Ladekabel für eine Elektrokettensäge. Hier liegt ein Briefumschlag. Mal sehen, gib mir mal. Bitte lächeln. Der grelle Lichtblitz eines Fotoapparats erleuchtete die Kapelle. Oh, ich bin blind. Ich sehe auch nichts mehr. Es ist gleich vorbei. Mist. Er ist rausgerannt. Den schnapp ich mir. Hinterher. Da drüben. Der Mann mit Cowboyhut hat einen Schlitten aus dem Schneehaufen gezogen. Das muss er sein. Hatte Oskar also doch recht vorher. Ja, haut ab. Schnappt euch eure Schlitten. Ja. Hey. Seht mal, die sind miteinander verknotet. Es dauert eine Ewigkeit, bis wir diesen Kuddelmuddel gelöst haben. Guter Trick vom Weihnachtswichtel. Aber nicht gut genug für mein Taschenmesser. Alles klar. Und jetzt auf die Schlitten und hinterher. Ja. Komm, Oskar, du fährst bei mir mit. Und Karl, du auch. Dann nehmen Sie meinen Schlitten, Herr Glockner. Danke, Karl. Und Abfahrt. Da unten fährt er. Wir müssen aufholen. Wartet auf mich! Die Schlittenfahrt auf dem steil abfallenden Weg wurde Kurve für Kurve gefährlicher. Tim führte die Gruppe an. Dicht hinter ihm fuhr Kommissar Glockner. Dann folgten Gabi, Oskar und Karl. Klößchen bildete das Schlusslicht. Er bremste zu stark in den Kurven und verlor deshalb den Anschluss. Vorsicht, enge Kurve! Achtung, Ast! Ich kann den Wichtel nicht mehr sehen. Wir sind gleich unten. Wo ist der nur? Los, Oskar, such! Da steht sein Schlitten. Schaut mal. Verdammt, er ist weg. Achtung! Löschen, alles gut bei dir? Alles gut. Was für ein Ritt. Wo ist der Kerl? Über alle Berge. Na toll. Und wofür habe ich mich dann so beeilt? Ja. Na kommt, wir lesen erstmal diesen Brief. Dankeschön. Wow. Freitag, 16. Dezember. Tim, Karl, Klößchen und Gabi saßen in Klößchens Zimmer in der Villa Sauerlich. Frau Sauerlich stellte ein Tablett auf dem Tisch ab. Heiße Schokolade und Bio-Zimtsterne. Lasst es euch schmecken. Danke. Danke, Mama. Dankeschön. Ich hatte schon befürchtet, du bringst uns Rohkostsalat. Zu Weihnachten dürfen es auch mal Kekse sein, Willi. Natürlich nur die aus dem Naturkostladen. Natürlich. Hallo zusammen. Hallo, Papa. Ach, Hermann. Hallo, Herr Sauerlich. Tag. Hallo. Und? Gibt's Neuigkeiten? Hat der Wichtel sich gemeldet? Leider nein. Von meinem Vater gibt es auch nichts Neues. Die letzte Forderung des Täters ist auch verschwunden und kann nicht wiederhergestellt werden. Er muss das mit der Phantomtinte diesmal sehr genau getimt haben. Gestern Nacht am Marienberg konnten wir noch alles lesen. Heute Morgen auf dem Präsidium war das Papier laut Herrn Glockner schon weiß. Zum Glück habe ich mir alles gemerkt. Kannst du noch mal sagen, was drin stand, Karl? Ja. Ja, da stand in etwa: Danke fürs Mitmachen, jetzt habe ich alles, was ich brauche. Mhm. Im Internet wird ja schon gemunkelt, dass TKKG diese Verbrechen selbst beauftragt haben, um am Ende als tolle Detektivbande dazustehen. Was ist, wenn ich jetzt die Fotos im Netz verbreite? Das Foto von euch in der Baumschule mit der Kettensäge in der Hand? Das Foto, wie ihr in der Telefonzelle den geheimen TKKG-Weihnachtsplan abhakt? Dass du dir das alles merken kannst. Ja. Naja, weiter. Bei dem Vorfall im Altenheim liegt der Verdacht sowieso auf euch. Und dann das Foto von euch in der Kapelle mit dem Diebesgut aus dem Museum. Was stand da noch? Ja, ihr werdet natürlich alles abstreiten, aber wer wird euch das glauben? Tja. Es gibt keine Beweise, die euch entlasten. Das wird ziemlich blamabel für euch und für den Herrn Schokoladenfabrikanten und für den Herrn Professor und natürlich für den Herrn Kommissar. Das ist ja frech. Aber stand da noch: Ich will euch eine Chance geben. Ich werde die Fotos vernichten, wenn Herr Sauerlich 10.115 Euro locker macht. Nicht zu fassen. Details zur Übergabe folgen. Oh nein! Ja, genauso stand es in dem Brief. bevor die Buchstaben verschwunden sind. Wahnsinn, Karl. Super. Danke. Und jetzt wissen wir auch, warum gewisse Nachrichten verschwinden mussten. Weil seine Erpressung nicht klappen würde, wenn wir beweisen könnten, dass wir da unverschuldet hineingezogen wurden. Was für eine fiese Kiste. Alles war genau geplant. Ja. Aber auch wirklich alles. Ja, ja, ja. Der entscheidende Hinweis plus 13, der zur Entschlüsselung des Codes von Türchen 2 notwendig war, befand sich erst im dritten Türchen. Damit wir auch wirklich erst am 3. Dezember dorthin kommen, wo er schon mit dem Fotoapparat auf uns gewartet hat. Ja. Alle verräterischen Nachrichten sind verschwunden. Nur die, die uns belasten, sind noch da. Wie die E-Mail von diesem Lothar Berg. Oh, das war auch der Weihnachtswichtel? Klar, aber Lothar Berg ist natürlich nicht sein echter Name. Natürlich nicht. So ein Feigling. Oh. Mein Vater findet das auch überhaupt nicht lustig. Ist es ja auch nicht. Ganz gewiss nicht. Ach ja, das hatte ich vergessen zu sagen. Frau Hase vom Tageblatt hat von den Gerüchten in den Internetforen Wind bekommen. Sie hat das in ihrer Online-Ermittlungsstory erwähnt. Oh. Ja. Jetzt glaubt bald die ganze Stadt, dass wir Verbrecher und Schwindler sind. Also, echt jetzt? Und wenn dann auch noch die gefakten Fotos rumgehen, wird uns niemand glauben. Scheibenkleister. Ihr könnt euch darauf verlassen, dass ich das geforderte Geld zahlen werde, bevor ich zulasse, dass er euch das anhängt. Aber warum verlangt der Täter nur 10.000 Euro? Ja. Von einem Millionär könnte er doch viel mehr verlangen. 10.115 Euro, um genau zu sein. Gute Frage. Nächste Frage. Darauf einen Zimtstern. Eine sehr gute Idee. Hermann, für dich habe ich Rohkostsalat vorbereitet. Wir lassen euch dann mal alleine, Kinder. Das klingt toll. Willi, schnell, gib mir einen Zimtstern mit. Aber psch, du Armer. Hier. Danke, mein Sohn. Hermann, kommst du mal? Ich fliege, Erna. Rohkostsalat. Meine Mutter übertreibt es gerade mal wieder mit ihrer Rohkost. Ich kann froh sein, dass sie mich im Moment aus dem Spiel lässt. Adventszeit und so, ihr wisst schon. Schon klar. Aber irgendwann ist Weihnachten vorbei, Klößchen. Oh, erinnere mich nicht daran. Das ist ja mit ein Grund, warum ich lieber im Internat wohne. Da kann ich zumindest essen, was ich will. Und wann du willst. Ja, das auch. Freunde, wir müssen uns einen Plan überlegen. Für die Übergabe. Okay, was schlägst du vor? Ja. Zuerst müssen wir die Identität des Täters herausfinden. Na, das ist ja einfach. Hä? Ja, wie sollen wir das denn anstellen? Na, wir machen uns seine Fehler zunutze. Hä? Wir fangen mit der Nachricht an, die jemand am 9. Dezember im Adlernest hinterlassen hat. Hier. Ach, dieses hört auf mich zu suchen Ding. Genau. Denn wir wissen jetzt, dass diese Nachricht nicht vom Weihnachtswichtel stammen kann. Stimmt. Sonst wäre die Schrift jetzt weg. Genau. Aber von wem ist die Nachricht dann? Samstag, 17. Dezember. Tim, Karl, Gabi und Klößchen klingelten bei Familie Heller. Chris Mutter öffnete. Guten Morgen, Frau Heller. Morgen. Moin. Wir wollten zu Chris. Wir sind Klassenkameraden. Guten Morgen. Ach, wie schön. Kommt nur rein. Ist ein bisschen eng bei uns. Aber ich will mein bescheidenes Einkommen lieber in die Schulbildung von Chris investieren, als in eine größere Wohnung. Chris soll es einmal besser haben. Das kenne ich, sagt meine Mutter auch immer. Geht einfach gerade durch, da ist Chris' Zimmer. Alles klar. Dankeschön. Viel Spaß. Ja, herein. Hallo Chris. Hi. Stören wir? Nein. Was macht ihr denn hier? Wir haben nur ein paar Fragen an dich. Wegen des Weihnachtswichtels. Okay. Auf diesem Foto da, auf deinem Schreibtisch. Ist das dein Vater? Das war mein Vater, ja. Entschuldigung. Oh, und was ist das? Karl nahm einen Notizzettel vom Schreibtisch. Nichts. Gib her! Schon gut, schon gut. Schau dir das hier mal bitte an, Chris. Da, lies. Hört auf, mich zu suchen, sonst passiert euch was. Der Weihnachtswichtel. Und was soll das bedeuten? Lag bei uns im Adlernest am 9. Dezember. Hm. Es ist die einzige Nachricht, die der Täter mit Weihnachtswichtel unterzeichnet hat. Weshalb wir annehmen, dass sie nicht vom Weihnachtswichtel stammt. Sondern? Das wollen wir herausfinden. Ja. Schau mal, die Buchstaben hängen nach rechts rüber. Weißt du warum? Sollte ich das? Naja, bei Linkshändern hängen die Buchstaben manchmal nach rechts, weil sie die Hand so über die Zeile krümmen, um die Tinte nicht zu verwischen. Und warum kommt ihr damit zu mir? Weil wir wissen, dass du Linkshänder bist. Ja, aber wohl nicht der Einzige in der Stadt. Klar, wir wollen dich ja auch nicht beschuldigen. Wir wollten nur fragen, ob wir mit unserer Einschätzung richtig liegen. Du als Linkshänder kannst uns da vielleicht helfen. Würdest du auch sagen, dass diese Nachricht von einem Linkshänder geschrieben wurde? Ach so, ja. Lass mal sehen. Ja, könnte sein. Super, danke. Sonst noch was? Falls nein, müsst ihr leider gehen. Ich muss noch lernen. Ach, klar, kein Problem. Dann mal noch viel Erfolg. Danke. Bis dann. Ciao. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Habt ihr gesehen, dass Chris so ein kleines Handwerksset zum Herstellen von Schmuck in seinem Regal liegen hatte? Klar hab ich das gesehen. Da lag sogar der gleiche Ankeranhänger, der an dem Armbändchen dran war, das wir auf dem Auguste-Adler-Platz gefunden haben. Aber Chris war ja auch dort. Das heißt, es könnte ganz einfach sein Armband gewesen sein. Stimmt, er könnte es dort verloren haben. Aber warum hat er es dann nicht gesagt, als Tim ihm das Armband gezeigt hat? Eben. Da stimmt irgendwas nicht. Mir ist noch was aufgefallen. Hm? Was denn, Karl? Da war so ein Notizzettel auf dem Schreibtisch. Chris hat ihn mir gleich wieder aus der Hand gerissen. Aber ich konnte noch lesen, was drauf stand. Schieß los, Computer. Schrottplatz, Kasper, 24. Dezember. Den kenne ich. Na, dann lasst uns dort vorbeischauen. Fehlanzeige. Ich bin mit meiner Mutter verabredet. Zum Geschenke kaufen. Willst du mir nicht endlich verraten, was ich bekomme, Klößchen? Na, das, was der Weihnachtsmann dir bringt. Aber den Weihnachtsmann gibt's doch gar nicht. Tja, dann sieht's nicht gut aus für dich. Am 18. Dezember fuhren TKKG zum Schrottplatz Kasper. Er schien verlassen. Zumindest beinahe. Oh oh, da ist ein ziemlich großer Hund. Keine Sorge, Klößchen, der ist doch angekettet. Der Arme. Ganz ruhig, Oskar. Ich mag so große Hunde nicht. Aber um seinen Ruf zu retten, muss man wohl über seinen Schatten springen. Oder wie das heißt. Wenn unser Ruf nicht sowieso schon ruiniert ist. Ja. Der Artikel von Frau Hase verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Die halbe Stadt spricht schon über uns. Ich habe gelesen, dass so ein Schmierblatt aus unseren Anfangsbuchstaben TKKG zu Teenie-Bande konstruiert Kriminalgeschichten gemacht hat. Echt jetzt? Ja. Boah, wie fies. Wir müssen den Wichtel schnellstens stoppen. Also los. Psst. Leise, Oskar. Aus einem Blechcontainer am Rande des Schrottplatzes trat ein Mann. Was ist denn los, Rex? Er hatte ein Äffchen auf der Schulter und einen Hut auf dem Kopf. Was machst du denn hier für einen Alarm? TKKG wählten den kürzesten Weg durch das vor sich hin rostende Alteisen. Ruhe, Rex! Raus! Das muss ja Kasper sein. Er trägt einen Hut, Leute. Aber kein Cowboy-Hut. Vielleicht liebt unser Wichtel einfach generell Hüte. Aber der Mann humpelt nicht. Hallo. Guten Tag. Hallo. Es ist Sonntag. Da haben die Geschäfte geschlossen. Wenn ihr euren Eltern einen rostigen Nagel für Weihnachten kaufen wollt, müsst ihr morgen wiederkommen. Das ist ja ein Totenkopfäffchen. Korrekt. Und es trägt ein Kettchen. Bling Bling liebt Schmuck. Vielleicht, weil sein Herrchen auch auf Metall steht. Aber eher auf Eisen und Stahl. Totenkopfäffchen stehen unter strengem Artenschutz. Ja. Es dürfen eigentlich nur Nachzuchten gehalten werden. Und das nur mit entsprechenden Papieren und sachkundiger Prüfung. Seid ihr vom Tierschutzverein? Hättet ihr ja gleich sagen können. Na dann, tschüss. Moment, warten Sie. Ja. Könnten Sie bitte einen Blick auf dieses Foto werfen? Hä? Hier. Ruhe, Bling Bling. sollen das sein? Ein Armband mit einem Anker dran. Kommt Ihnen das bekannt vor? Nö. Klappe, bling, bling. Und jetzt runter von meinem Grundstück. Aber Dalli, ich hab zu tun. Alles klar. Trotzdem danke. Habt ihr das gemerkt? Das Äffchen ist total abgegangen, als es das Foto von dem Armband gesehen hat. Naja, Bling Bling mag halt Schmuck. Ich wette, das Äffchen hat das Armband wiedererkannt. Da bin ich mir ganz sicher. Damit ist klar, dass Kaspar gelogen hat. Ja. Und wenn er auch nicht der Weihnachtswichtel ist, so steht er doch irgendwie in Kontakt mit ihm. Neunzehnter Dezember. Gemeinsam mit Tim, Karl, Klößchen und Gabi betrat Kommissar Glockner am Nachmittag den Container von Herrn Kaspar. Das Totenkopfäffchen hüpfte um sie herum. Guten Tag. Tag. Hallo. Guten Tag. Hallo. Ach nee, da seid ihr Görn ja wieder. Brauchtet ihr Verstärkung oder was? Glockner, Kriminalpolizei. Sie wohnen hier, Herr... Kaspar, Horst. Im Augenblick ja. Na, offenbar nicht allein. Herr Glockner deutete auf ein zweites Bett. Ist, für einen Freund. Pennt manchmal hier. Armer Kerl. Total abgestürzt. Geschieden, Job verloren. Na, Sie kennen sowas ja bestimmt. Wie heißt dieser Freund? Stark. Gerd Stark. Kennen Sie diesen Mann hier? Das Foto ist total unscharf. Wer soll das sein? Ein Weihnachtswichtel. Ich kenne keine Weihnachtswichtel. Nur Osterhasen. Alles klar, verstehe. Lässt du mich voll los, du Kleiner? Ja. Also, bling, bling, stopp! Diesen Affen dürfen Sie halten? Klar. Ich zeige Ihnen gern die Papiere. Muss ich nur eben suchen. Nicht nötig. Ich schicke das zuständige Amt vorbei. Wie Sie wollen. Sonst noch was? Ja. Hätten Sie zufällig einen Sublimatstift zur Hand? Nein, tut mir leid. Sowas habe ich nicht. Alles klar, danke. Gut, das war's dann auch schon. Papi, dein Ehering ist weg. Was? Du hast recht. Oh, wo ist der? Oh nein. Bling, bling. Oh. Gib den Ring her. Was? So. Schlimmer als hier der Elster. Also, hier. Bitte sehr. Danke. Und entschuldigen Sie, Herr Kommissar. Das macht er immer, der kleine Racker. Bitte nehmen Sie ihn nicht fest. So kleine Handschellen habe ich gar nicht. TKKG und Kommissar Glockner statteten noch einer anderen Person einen Besuch ab, Frau Heller. Als diese die Wohnungstür öffnete, war sie ganz aufgeregt. Die Polizei? Chris hat doch nichts angestellt, oder? Er ist doch ein Guter, ganz bestimmt. Das müssen Sie mir glauben. Chris, kommst du mal? Keine Sorge, Frau Heller, reine Routine. Was gibt's? Ah, hallo, Chris. Hallo. Hallo, Chris. Hi. Na? Was geht? Was macht ihr denn schon wieder hier? Das ist Kommissar Glockner. Er hat eine Frage. An mich? Sagt dir der Schrottplatz Kaspar was? Kaspar? Naja. Mama, kannst du kurz reingehen? Es geht um dein Weihnachtsgeschenk. Okay. Die Sache ist die. Ich bastel gerne Sachen aus Metall, Schmuck und so. Und ich will eine Halskette für meine Mutter machen, für Weihnachten. Da bin ich noch auf der Suche nach ein paar Teilen. Kleine Ringe, Draht, Federchen und sowas. So. Der 24. Dezember ist ein Samstag. Da ist keine Schule. Da wollte ich mal herumstöbern. Auf dem Schrottplatz ist sowas nämlich billiger. Wir haben nicht so viel Geld. Klar. Erst recht seit... Dein Vater verunglückt ist? Ja. Das kenne ich gut. Geht meiner Mutter und mir genauso. Naja, wir sind zwar nicht... reich, aber dafür... Hast du die besten Freunde der Welt an deiner Seite? Das ist doch viel mehr wert, ja. Oder? Auf jeden Fall, Klößchen. Das stimmt. Am 20. Dezember, 4 Tage vor Weihnachten, führte Karl seine Freunde gleich nach der Schule in einen großen Hinterhof, in dem gerade ein Abschleppauto mit einem verbeulten Sportwagen auf der Ladefläche anhielt. Du willst uns nicht verraten, was wir hier machen? Werdet ihr gleich sehen. Wir sind verabredet. Hallo, ist einer von euch Karl? Ja, hallo, das bin ich. Und das sind meine Freunde. Ah, guten Tag. Guten Tag. Hallo. Hi. Ich bin Gerd Ströck vom Abschleppservice. Du wolltest mich was fragen, mein Junge? Ja. Kennen Sie Herrn Kaspar vom Schrottplatz Kaspar? Kaspar? Kenne ich nicht. Oder, warte mal, doch, warte mal. Ich glaube, er hat mich vor ein paar Wochen beauftragt, einen Schrottreifen-Unfallwagen zu ihm zu schleppen. Ja, jetzt erinnere ich mich. Sorry, bei der Flut an Aufträgen kann ich mir nicht jeden Namen merken. Ah, Ihr Geschäft läuft also gut? Und wie? Auf den Abschleppwagen hier warten heute noch 4 Aufträge. Und das ist nur einer von 5 Wagen, die für mich fahren. Boah. Also sind Sie nicht abgestürzt, haben nicht den Job verloren und sind auch nicht geschieden? Ganz und gar nicht. Sehe ich so aus? Und Sie haben auch nie bei Herrn Kaspar auf dem Schrottplatz geschlafen? Nein! Wie kommt ihr denn auf solche Fragen? Reine Routine. Ja. Danke sehr, das war's auch schon wieder. Bitte gern. Wenn ich euch damit geholfen hab, macht's gut. Wiedersehen. Und schöne Weihnachten! Wie bist du denn auf den gekommen, Karl? Herr Kasper hat auf Herrn Glockners Frage nach seinem bemitleidenswerten Freund mit Gerd Ströck geantwortet. Die Antwort kam ohne jedes Zögern. Und du hast nachgeforscht und es gibt nur einen Gerd Ströck in der Millionenstadt? Nein. Und ja... Passt auf, in Kaspars Container hing an der Pinnwand unter anderem eine Rechnung. Auf der stand in dicken Buchstaben Abschleppservice Gerd Ströck. Als wir ihn befragten, standen wir mit dem Rücken zur Wand. Kaspar hat also über unsere Köpfe hinweg direkt auf die Pinnwand gesehen. Und hat dort einfach den erstbesten Namen abgelesen, den er gesehen hat. Um durch ein mögliches Zögern nur ja keinen Verdacht zu erwecken. Karl, du bist genial. Sagen wir so, ich habe einfach ein gutes Gedächtnis. Ja. Wir wissen also, dass Kaspar ein Lügner ist. Sein bemitleidenswerter Freund heißt gar nicht Gerd Ströck. Nee. Und wir wissen jetzt, dass er was mit dem Wichtel zu tun hat. Weil der Affe ihn verraten hat. Und weil er gestern auf meine Frage nach einem Sublimatstift mit leider nein geantwortet hat. Und nicht mit Sublivie? Was soll das denn sein? Das heißt? Na, wer weiß schon, was ein Sublimatstift ist? So gut wie niemand. Unser Weihnachtswichtel hat aber mit so einem Stift gearbeitet. Und da Kaspar nicht die hellste Kerze auf dem Weihnachtsbaum ist und das unter normalen Umständen niemals wüsste, hat er sich selbst verraten. Wow, Karl. Das war ziemlich schlau eingefädelt. Naja, ich kann einfach schnell kombinieren. Und bescheiden bist du auch noch. Sagen wir so... Karl! Karl! Weil TKKG davon ausgehen mussten, dass der Erpresser sich wegen des Lösegeldes bald bei Herrn Sauerlich melden würde, beschlossen sie, die nächsten Tage alle zusammen bei Klößchen zu übernachten. Ihre Eltern hatten nichts dagegen. Georg, der Fahrer der Sauerlichs, würde sie morgens immer zur Schule bringen. Mittlerweile war es kurz nach Mitternacht, also der 21. Dezember. Ich glaube nicht, dass der Erpresser nochmal seinen Phantomstift benutzt. Jetzt wissen wir ja, wie der Hase läuft und würden sofort ein Foto machen. Ja, aber anrufen tut er anscheinend auch nicht. Ich denke, wir sollten schlafen gehen. Dann sind wir morgen fit. Du hast recht. Ich suche mal meine Zahnbürste. Und ich fasse zusammen. Der widerliche Weihnachtswichtel hat vermutlich bei Kaspar auf dem Schrottplatz übernachtet. Wir wissen, dass er gerade ziemlich arm dran ist und in seinem Leben ziemlich viel schief läuft. Dann ist es aber seltsam, warum er nur 10.000 Euro von Herrn Sauerlich verlangt. 10.115. Leute, wir werden das heute nicht mehr lösen. Also ich penne gleich im Sitzen ein. Oskar schläft schon. Ich bin gespannt, wie die Geldübergabe laufen soll. Die Übergabe ist der Schwachpunkt jeder Erpressung, sagt Papi. Hm. Denn genau dann macht sich der Täter verwundbar. Hm. Ein berühmter Gauner namens Dagobert hat für seine Übergaben manchmal Schnellzüge benutzt. Die Erpressersumme musste in eine spezielle Tasche gesteckt werden, die er zuvor außen an einem ICE angebracht hatte. Der ICE fuhr los. Irgendwo neben der Strecke, vielleicht 100 Kilometer weiter, lauerte Dagobert und sprengte die Tasche mit einer Fernbedienung ab. Er sammelte die Tasche samt Geld ein und weg war er. Wow. Und weil die Polizei nicht die gesamte ICE-Strecke mit Personal überwachen konnte, hatte sie keine Chance, den Täter zu schnappen. Nicht schlecht. Ja. Klößchen? Er schläft im Sitzen. Oh. Süß. Oh, ein Anruf. Nach Mitternacht. Das muss ja sein. Was, habe ich was verpasst? Ja, Weihnachten. Kommt. Oh, Weihnachten. Halt, ich will auch Geschenke. In Schlafanzügen stürmten Tim, Karl, Gabi und Klößchen in den Flur und blieben oben an der großen, geschwungenen Holztreppe stehen. Sie beobachteten, wie Herr Sauerlich unten, ebenfalls im Schlafanzug, gerade den Hörer abnahm. Klößchen deutete auf ein Telefon, das auf einem Beistelltisch neben dem Treppengeländer stand. Vorsichtig nahm er den Hörer ab und TKKG lauschten mit. Ja, Sauerlich? Es ist Zeit für die Übergabe. Okay, wann und wo? Ganz langsam. Erstmal brauche ich die Handynummer von deinem Sohn. Denn die Übergabe werden er und seine drei Freunde machen. Sonst niemand. Entschuldigen Sie mal, das sind Kinder. Nein, es sind lästige kleine Detektive. Und jetzt die Nummer. Aber ein bisschen plötzlich. Verstanden. Moment, ich muss die Nummer in meinem Handy nachschlagen. Das ist keine Eile. Ich hab ja Zeit. Wo ist diese blöde... Ah, da. Ich hab sie. Also, 0151. Mhm, ja. 96. Ja. 96. Die hatte ich schon. Nein, nochmal 96. 96. 96. Ja, doch, Himmel. Wie geht es weiter? Mit 96. Zum dritten Mal? Hey, Leute, die Kirchturmuhr. Ich weiß, wo wir den Erpresser finden. 96. Keine 5 Minuten später raste Georg, der Fahrer der Sauerlichs, mit dem sauerlichschen Jaguar durch die Nacht. Auf der Rückbank saßen TKKG und Oskar. Und du bist dir ganz sicher, Karl? Ja. Nachdem wir vor einer Woche festgestellt hatten, dass die Domuhr falsch geht, habe ich im Netz recherchiert. Die Domuhr geht seit einer guten Woche 15 Minuten nach. Aber als sie die Uhr reparieren wollten, ist beim Öffnen des Uhrwerks der historische Schlüssel abgebrochen. Bis sie das Problem behoben haben, bleibt es erstmal so, dass die Uhr falsch geht. Stark, Karl. Die Kirchenuhr im Hintergrund des Telefonats hat eindeutig Mitternacht geschlagen. Und zwar 15 Minuten nach Mitternacht. Also muss sich der Erpresser tatsächlich beim Dom aufhalten. Klasse kombiniert. Ja. Ich hoffe nur, mein Vater kann ihn lang genug am Telefon hinhalten. Die Sache mit deiner Nummer hat er eben zumindest super gut gespielt. Das war nicht gespielt. Oh. Mein Vater ist jedenfalls informiert. Er kommt sofort. Wir sind da. Da vorne ist die Telefonzelle am Domplatz. Bis gleich, Georg. Die Telefonzelle ist leer. Mist! Ich mach mal die Tür auf. Mit Handschuhen natürlich. So. Warum legst du deine Wange an den Hörer, Klößchen? Um zu überprüfen, ob er noch warm ist. Ohne Fingerabdrücke zu hinterlassen. Und? Er ist warm. Der Erpresser war bis gerade eben noch hier. Das heißt aber auch, dass der Erpresser vermutlich keine Handschuhe getragen hat. Mein Vater wird die Fingerabdrücke sichern. Da kommt er schon. Donnerstag, 22. Dezember. TKKG hatten sich nach der Schule im Polizeipräsidium eingefunden. Mit großen, neugierigen Augen saßen sie Kommissar Glockner gegenüber. Die Sache ist eindeutig. Die Fingerabdrücke auf dem Telefonhörer, die wir vorletzte Nacht dank eurer Hilfe gesichert haben, gehören zu Edwin Bofinger, besser bekannt als Langfinger. An dessen Verhaftung waren wir doch beteiligt. Ja. Ja, richtig. Ohne euch hätten wir ihn damals nicht geschnappt. Seither ist er vorbestraft und er humpelt, weil er bei der Gerichtsverhandlung aus dem Fenster im zweiten Stock gesprungen ist. Oh, ein gescheiterter Fluchtversuch. Das erklärt, warum er es ausgerechnet auf uns abgesehen hat. Er will sich an uns rächen. Weil er denkt, dass wir schuld an seiner Misere sind. Mhm. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er das Geld von meinem Vater nimmt und uns dann trotzdem als Weihnachtsverbrecherbande hinstellt. Ja, von seiner Gaunerehre würde ich mir auf jeden Fall nicht zu viel erhoffen. Nee. Glockner? Bofinger ist unauffindbar? Ja, das habe ich mir gedacht. Mhm. Mhm. Alles klar, ich komme kurz rüber. Tja, ich bin gleich wieder da. Na toll, Bofinger ist untergetaucht. Und? Naja, wie Gabi vorgestern erzählt hat, ist die Übergabe immer der Schwachpunkt jeder Erpressung. Ja. Weil der Täter sich dann verwundbar macht. Das hast du erzählt? Ja, du hast geschlafen. Ups. Klößchen, was genau hat Bofinger zu deinem Vater gesagt? Das hat er dir doch erzählt. Und Karl, hast du deinen Papierstadtplan dabei? Klar, bin immer noch voll analog und im 80er-Modus. Also, die Übergabe ist morgen um 22 Uhr, oben auf dem Wendelhorn. Wir sollen das Geld in einem Umschlag, starkes Klebeband und einen Schlitten mitbringen. So, das Wendelhorn ist ein Hügel östlich der Stadt. Hier. Aha. Zeig mal. Was bedeutet dieses Symbol, Karl? Müsste in der Legende stehen. Moment. 10 Minuten tüftelten TKKG an ihrem Plan. Dann stand er fest. Entschuldigt, da bin ich wieder. Wir überlegen gerade, wie wir Bofinger schnappen können, ohne durch unsere Anwesenheit Misstrauen zu erregen. Leider wissen wir nicht, was genau er vorhat. Wir wissen, was er vorhat. Hm? Wir glauben zumindest, dass wir es wissen. Ach. Und wir haben auch schon eine Idee, wie wir ihn austricksen können. Dafür brauchen wir allerdings Rudi Fendrich. Den Olympiasieger im Bobfahren? Mhm. Genau den. Und Chris. Der wird uns helfen, dass der Täter keinen Verdacht schöpft. Na, da bin ich aber mal gespannt. Wir auch. Ganz genau. Freitag, 23. Dezember, 22 Uhr. Mit einem Umschlag, einem Schlitten und einem starken Klebeband standen TKKG auf dem Wendelhorn. Es war stockdunkel und verdammt kalt. Oh, ich hoffe, der meldet sich bald. Meine Zehen frieren gleich ab. Oh, seht ihr das Häuschen dort? Darin befindet sich der Start der Bobbahn. Bin gespannt, ob er wirklich das vorhat, was wir denken. Oh. Das war mein Vater. Oskar hat ihn direkt erkannt. Papi liegt da hinten mit 2 Kollegen im Gebüsch. Ganz ohne polizeiliche Unterstützung wollte er uns das dann doch nicht durchziehen lassen. Da bin ich auch ziemlich dankbar für. Es geht los. Bleib cool, Klößchen. Okay, okay. Willi Sauerli... Ja? Ja, haben wir. 10.115 Euro. Wie verlangt. Ja, verstanden. Okay, machen wir. Wie? Nein, keine Spielchen. Hallo? Hallo? Aufgelegt. Und? Was hat er gesagt? Er hat genau das vor, was wir vermutet haben. Wir sollen den Umschlag mit dem Geld auf dem Schlitten festkleben. Dann sollen wir die Scheibe von diesem Häuschen da vorne einschlagen, reingehen und den Schlitten auf der Bobbahn runter ins Tal fahren lassen. Bingo! Perfekt! Geht doch! Bofinger hat unten bestimmt alles nach einer Falle abgesucht, aber keine gefunden. Aha. Weil es keine gibt. Mhm. Er wird also schön das Geld entgegennehmen und abhauen. Oh, Und wir und die Polizei sind viel zu langsam, um dem Schlitten den Hügel runter zu folgen. Aber da hat er nicht mit uns gerechnet. Wir wussten ja, dass die Übergabe immer die Schwachstelle einer Erpressung ist. Los jetzt! Er wartet nur 3 Minuten. Dann macht er ernst und veröffentlicht die Fotos, die uns belasten. TKKG und Oskar rannten zum Starthäuschen. Hallo? Ah, hallo Kinder. Hallo. Hi. Und, geht's los? Ja, Sie können jetzt Licht machen, Herr Fendrich. Ja. Hallo zusammen. Tag. Hi. Guten Abend, Herr Fendrich. Glockner, wir hatten telefoniert. Ah, schön, Sie persönlich kennenzulernen. Ebenfalls. Ich habe Ihre olympische Goldfahrt damals live im Fernsehen verfolgt. Sensationell war das. Ja, das war's wohl. Freut mich zu hören. Gerne. Tja, dann wollen wir doch gleich mal sehen, was wir heute ausrichten können. Wir hatten recht mit Bofingers Plan, Papi. Das hattet ihr. Gute Arbeit, TKKG. Danke. Reine Routinearbeit. Naja, ein bisschen mehr war's wohl schon. Stimmt. So, der Umschlag ist dran. Wir müssen den Schlitten jetzt losschicken, sonst ist es zu spät. Ja. Alles klar. Dann fahren wir mit dem Viererbob hinterher. Bin startklar. Bitte einsteigen. Alle schön hinter mich. Das wird aber ganz schön eng. Ein mit dir, Oskar. Ja, Oskar. Alle da? Jawohl. Ja. Yep. Dann schieb ich den Schlitten an. Gut. So. Der Schlitten mit dem Geld ist unterwegs. Aha. Mach Platz! Au! Ist das eng! Küsschen! Alles klar? Alle bereit? Naja. Ja. Muss ja. Nicht wirklich. Mehr oder weniger. Wir starten! Ich sehe den Schlitten. Er ist 50 Meter vor uns. Perfekter Abstand. Den halten wir bitte. Rudi Fendrich war Olympiasieger im Bobfahren. Und es fiel ihm nicht schwer, den Abstand zu halten. Wir sind gleich unten. Kurve um Kurve schlängelte sich das Gefährt auf der eisigen Bahn nach unten. Achtung, die Zielgerade. Und? Der Schlitten vor uns läuft aus. Ha, jemand steigt in die Bahn und schnappt ihn sich. Achtung, ich bremse. So. Los, alle raus! Schnell! Los, schnell! Halt, stehen bleiben! Holt euch den Kerl! Der Erpresser, der einen Cowboy-Hut trug, war sichtlich überrascht, als er sah, dass mehrere Gestalten aus der Bobbahn sprangen und ihm folgten. Verdammt! Mit dem Schlitten unterm Arm humpelte er so schnell er konnte. Er ist nicht schnell genug! Wir haben ihn gleich! Den schnapp ich mir! Ich hab ihn! Ja. Gut gemacht, Tim. Edwin Bofinger, Sie sind verhaftet. So ein verfluchter Mist. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Oh doch, das ist wahr. Aber sowas von. Und diesmal haben wir sie selber geschnappt. Ja, als Weihnachtswichtel. Aber Chris sagte doch, dass ihr nichts von meinem Plan ahnt. Und Polizisten nur oben auf dem Hügel versteckt liegen. Ja, das tun die Kollegen ja auch. Obwohl es hier unten schlauer gewesen wäre, das gebe ich zu. Chris sollte das glauben. Würde mich nicht wundern, wenn er in der Nähe ist. Ich rufe ihn mal an. Gut. Hört mal, das kommt von dort. Chris, was machst du denn hier? Oh. Hallo, Papa. Am 24. Dezember, kurz nach Mitternacht, saßen TKKG, Oskar, Edwin Bofinger und Chris Heller mit Herrn Glockner in dessen Büro, das fast aus allen Nähten platzte. Oh, Nein, aua. Kann ein kleines Stück rücken. Da war es im Bob eben ja noch richtig gemütlich. Wir haben es ja gleich geschafft. Gut, also, ich nehme zu Protokoll, Sie, Herr Edwin Bofinger, sind der leibliche Vater von Chris Heller. So ist es. Mit meinen, Gaunereien kam die Trennung von Brigitte. Mhm. Und mit der Vorstrafe, die mir die vier hier eingebrockt haben, hat sie jeden Kontakt zu Chris unterbunden. Aus Angst, ich könnte schlechten Einfluss auf ihn haben. Also die Vorstrafe haben Sie sich aber schön selber eingehandelt. Das ist der Grund, warum Frau Heller so heftig reagiert hat, als wir bei ihr aufgekreuzt sind, Papi. Sie hatte Angst, dass Chris auch in die Kriminalität abgerutscht ist. Ich wollte Chris da nicht mit reinziehen. Ich wollte mich nur an TKKG rächen. Und ich brauchte Geld. Also habe ich mit meinem Plan zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ach so. Ich schäme mich für dich, Papa. Deshalb habe ich in der Schule immer verschwiegen, wer mein Vater ist. Ich habe sogar erfunden, dass du verunglückt bist. Das hast du gemacht? Ja. Wirklich? Das ist echt traurig. Moment. Du sagst, du schämst dich für deinen Vater. Aber du hast doch mit ihm zusammengearbeitet. Jein. Ich denke, Chris hat seinen Vater Ende November im Internat zufällig gesehen. Aber erstmal nicht erkannt, stimmt's? Ja. Aber ich hatte so ein Gefühl, hab ihn nachgerufen. Aber er hat nicht reagiert. Weil ich dich eben nicht mit reinziehen wollte. Und dann hast du dich an uns dran gehängt, um herauszufinden, ob es tatsächlich dein Vater war. Mhm. Ja. Und als du die E-Mail-Adresse aufgeschnappt hast, die zum Weihnachtswichtel führen sollte, hast du darüber Kontakt mit ihm aufgenommen. So war's. Das stimmt. Er hat geschrieben, sind Sie Edwin Bofinger? Ich bin's, Chris. Bitte antworte mir. Aber ich hab nicht zurückgeschrieben. Ich wollte nicht, dass er damit zu tun hat. Das müsst ihr mir glauben. Aber dann haben sie ihr Armband verloren, das Chris ihnen geschenkt hatte. Und ab da war Chris klar, dass der Weihnachtswichtel tatsächlich sein Vater ist. Tja, ja. Das ergibt Sinn. Ich habe ihm nochmal geschrieben und ihm gesagt, dass ich alles weiß. Dann hat er mir als Antwort nur geschrieben, wir sollen uns an Heiligabend auf dem Schrottplatz Kaspar treffen. Zur Geschenkübergabe. Ist ja schließlich Weihnachten. Ab diesem Zeitpunkt musste Chris verhindern, dass wir seinen Vater schnappen. Aha. Und hat diesen Drohbrief im Adlernest platziert. Ja. Aber das haben wir durchschaut. Und so habe ich Chris gestern geschrieben, wir würden den Weihnachtswichtel oben auf dem Wendelhorn schnappen. Und dort oben wäre alles voller Polizistinnen und Polizisten. Damit Chris das dem Erpresser weitergibt und der sich mit seinem Plan in Sicherheit wiegt. Sehr gut. Mhm, genau. Ja. Aber dass der Weihnachtswichtel Chris' Vater ist, wussten wir ja nicht. Nee. Ja. Ich wünschte, es wäre anders. Aber Chris, ich habe das doch nur für dich gemacht. Für mich? Die letzten Jahre war ich entweder pleite, auf der Flucht oder im Knast. Nie konnte ich dir ein schönes Weihnachtsgeschenk machen, wie sich das eigentlich gehört für einen Papa. Mhm. Aber dieses Jahr sollte es anders sein. Ich wollte alles nachholen und noch mehr. Das hat ja super geklappt. Soll das heißen, die 10.115 Euro von meinem Vater waren für Chris Weihnachtsgeschenke gedacht? Was? Ganz genau. Ein neues Smartphone für 835 Euro, die beste Spielekonsole auf dem Markt für 1250 Euro, eine 100er-Karte für die Kartbahn für 575 Euro und dann dazu der Knaller. Eine Woche im Disneyland in den USA für Chris und für mich. Alles inklusive. Was? Und noch eine Woche Rundreise für satte 7.430 Euro. Also, großzügig. Das alles hätte ich dir auf dem Schrottplatz bei meinem alten Kumpel überreichen wollen, mein Sohn. Krass. Das gibt's doch nicht. Ich wollte alles wieder gut machen, Chris. Ich wollte ein guter Vater sein. Ehrlich. Aber Papa, mit deinen Gaunereien kannst du kein guter Vater sein. Ich weiß. Und teure Geschenke machen auch keinen Papa aus. Ich brauche einen Vater, der für mich da ist. Ja. Auf den ich mich verlassen kann. Auf den ich stolz sein kann. Das sehe ich jetzt ja auch ein. Es tut mir leid. Ach, Papa. Ich habe mal wieder alles falsch gemacht. Leider ja. Ich verspreche dir, dass ich mich ändere, Chris. Ich verbüße jetzt meine Strafe und dann fange ich ganz von vorne an. Und zwar auf dem richtigen Weg, nicht auf der schiefen Bahn. Das wäre so schön. Hm. Ja. Ja. Ich mach das. Versprochen. Ich hab's jetzt kapiert. Tja, ich hätte nie gedacht, dass ich das jemals sagen würde, aber danke, TKKG. Okay. Gern geschehen. Ist doch irgendwie unsere Aufgabe, Verbrecher zu fangen. Eine Frage hätte ich aber noch. Was Sie aufgezählt haben, macht in Summe nur 10.090 Euro. Oh, Computer. Ja, was ist mit den übrigen 25? Oh. Tja, damit hätte ich mir ein Essen beim Imbiss holen wollen. Ach, Papa. Ein warmes Weihnachtsmenü. Oh. Oh Mann. Tja, also ein warmes Essen kriegen Sie heute Abend auch in der Untersuchungshaft. Auch wenn ich mir das nach all dem, was ich jetzt gehört habe, anders für Sie und vor allem für Ihren Sohn gewünscht hätte. Ich auch. Ja, aber das ist okay so. Ich wünsche trotzdem allen schöne Weihnachten. Wünsche ich dir auch. Wünsche ich auch. Ja. Stimmt, es ist ja Heiligabend. Also im Moment noch Heiligmorgen. Na dann mal schnell ins Bett mit uns. Wir müssen doch noch die TKKG-Geschenke kaufen gehen. Ja, stimmt. Also... Tja, ich weiß nicht. Leute, ja? Ich sag's ganz ehrlich. Ich hab noch keinen blassen Schimmer, was ich euch schenken soll. Oh, du auch nicht? Oh, ich nämlich auch nicht. Ich auch nicht. Und ich auch nicht. Dann haben wir uns also alle was vorgespielt und keiner weiß, was er den anderen schenken soll? Naja, als ich gehört habe, dass ihr alle schon so gute Ideen habt, da musste ich halt notlügen. Ich auch. Ich habe eine Idee. Wir schlafen uns jetzt richtig aus, vergessen das mit dem Einkaufen und machen uns stattdessen einen richtig schönen Weihnachtsnachmittag auf der Schlittschuhbahn. Okay? Hört sich gut an. Super Idee. Das wird ein Spaß. Und gemeinsam Spaß zu haben, ist doch das schönste Geschenk, das wir haben. Oder? Ganz genau. Und du kommst mit, Chris, ja? Ja. Wenn ich darf. Aber klar. Ja. Chris, soweit ich gesehen habe, bist du noch schlechter im Schlittschuhlaufen als ich. Dann kann ich wenigstens einmal glänzen. Ich bin doch gar nicht schlechter als du. Ich glaube auch, dass Klößchen schlechter ist. Sorry. Hey. Aber Tim, wir müssen doch zusammenhalten. Wir sind doch TKKG. Er war doch nur ehrlich, Klößchen. Du also auch. Gabi Glockner. Na warte, euch werde ich schon zeigen. Und was ist mit dir, Karl? Los, komm, raus jetzt mit der Sprache. Naja, muss ich mich festlegen? Und wie du das musst. Ihr fahrt beide gleich. Schlecht. Was ist los? Ja, das glaube ich ja wohl nicht. Ja. Also, wisst ihr was? Wir machen ein Wettschlecht fahren und dann werdet ihr schon sehen. Dass ich der bessere Schlittschuhläufer bin. Danke, Chris. Dann nehme ich eben Unterricht. Beim Olympiasieger im Schlittschuhlauf. Oh. So nämlich, ja. Mein neuer Freund Herr Fendrich kann da bestimmt was drehen. Beim Olympiasieger im Schlittschuhlauf. Ich stell mir das gerade vor. Was? Das sieht doch bestimmt super aus. Knöschen und der doppelte Rittberger. Na dann, fröhliche Weihnachten. Hier sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Kein Weg zu weit und kein Problem zu schwer. TKKG, wir sind die Profis, bitte sehr. Tim ist der Sportliche, ist clever und sehr mutig. Für Ungerechtigkeiten hat er überhaupt nichts übrig. Karl, der Computer, hat ein super Gedächtnis. Ohne dies Wissen wären die vier ganz schön aufgeschmissen. Klößchen heißt eigentlich Willi Sauerlich. Wie viel er naschen kann, ist sehr verwunderlich. TKKG ist völlig undenkbar. Ohne Gabi, Glockner und den Cockerspaniel Oscar. Hier sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Wir kennen alle Tricks und haben ihn raus im Weg. Zusammen sind wir TKKG. Das war ein Hörspiel von Europa. Mit den Sprecherinnen und Sprechern Sebastian Fitzner, Felix Strüven, Julian Greis, Lisa Ohm, Peter Kämpfe, Robert Knorr, Kai-Henrik Möller, Christine Kutschera, Michael Bidella, Dagmar Dreke, Tetsche Mierendorf, Mike Olsowski, Jens Wendland, Josephine Marz, Charlotte Marz, Jessica Rühle, Jürgen Holdorf, Elise Eickermann, Cosima Ertl, Ela Nietzsche und Lino Kelian. Buch Martin Hofstetter,